Erster, die Zahl der Israeliten wird so groß wie der Sand am Meer sein, den man nicht zählen kann. Anstatt sie nicht mein Volk zu nennen, wird man sie Kinder des lebendigen Gottes nennen. Zweiter, die Menschen aus Juda und Israel werden sich zusammenschließen und einen gemeinsamen Anführer wählen, während sie aus dem Land ziehen. Der Tag von Jezreel wird eine große Bedeutung haben. Dritter, nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Geliebte, um die Veränderung in eurer Beziehung zu zeigen. Vierter, klagt eure Mutter an, weil sie nicht mehr meine Frau ist und ich nicht ihr Mann bin. Sie soll aufhören, sich wie eine untreue Frau zu verhalten und ihre Zeichen der Untreue entfernen. Fünfter, wenn sie sich nicht ändert, werde ich sie nackt ausziehen und sie so hilflos wie bei ihrer Geburt machen. Ich werde ihr Land in eine trockene Wüste verwandeln, damit sie vor Durst stirbt. Sechster, auch ihren Kindern werde ich keine Liebe zeigen, weil sie aus der Untreue ihrer Mutter entstanden sind. Siebter, ihre Mutter war untreu und hat sich der Schande ergeben, da sie ihren Liebhabern folgen wollte. Sie glaubte fälschlicherweise, dass diese ihr Essen, Kleidung und Öl geben würden. Achter, deshalb werde ich ihren Weg mit Dornen versperren und Mauern bauen, damit sie ihre alten Pfade nicht mehr finden kann. Neunter, sie wird versuchen, ihre Liebhaber zu erreichen, aber sie wird sie nicht finden. Dann wird sie entscheiden, zu ihrem ersten Mann zurückzukehren, weil es ihr früher besser ging als jetzt. Zehnter, sie hat nicht erkannt, dass ich es war, der ihr Getreide, Wein und Öl geschenkt hat. Sogar das Silber und Gold, das ich ihr gab, hat sie für den Gott Baal benutzt. Elfter, darum werde ich meine Gaben zur Erntezeit zurücknehmen und ihr die Wolle und den Flachs entziehen, die ihre Nacktheit bedecken sollten. Zwölfter, ich werde ihre Schande vor den Augen ihrer Liebhaber zeigen, und niemand wird sie vor meiner Strafe retten können. Dreizehnter, ich werde all ihren Festen und Feiertagen ein Ende setzen, damit ihre Freude und ihre religiösen Zeremonien aufhören. Vierzehnter, ich werde ihre Weinberge und Feigenbäume zerstören, die sie für Geschenke ihrer Liebhaber hielt. Das Land wird zu einer Wildnis werden, in der wilde Tiere leben. 15. Ich werde sie für die Zeit bestrafen, in der sie dem Gott Baal Opfer brachte und sich für ihre Liebhaber schmückte. Dabei hat sie mich völlig vergessen, sagt der Herr. 16. Doch danach werde ich sie freundlich locken und in die Wüste führen, um dort liebevoll mit ihr zu reden. 17. Ich werde ihr dort ihre Weinberge zurückgeben und das Tal des Unglücks in ein Tor der Hoffnung verwandeln. Dann wird sie mir wieder so antworten wie in ihrer Jugend, als sie aus Ägypten kam. 18. An jenem Tag wirst du mich mein Mann nennen und nicht mehr den Namen mein Baal benutzen, sagt der Herr. 19. Ich werde dafür sorgen, dass sie die Namen der fremden Götter vergisst, so dass niemand mehr an sie denkt. 20. Zu dieser Zeit werde ich einen Vertrag mit den Tieren und Vögeln schließen, damit sie dem Volk nicht schaden. Ich werde Waffen und Krieg aus dem Land entfernen, damit alle sicher wohnen können. 21. Ich werde mich für immer mit dir verloben und dir meine Treue versprechen. Diese Verbindung wird auf Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit beruhen. 22. Ich werde dich in Treue an mich binden, damit du wirklich erkennst, wer der Herr ist. 23. An jenem Tag werde ich die Gebete erhören, sagt der Herr. Ich werde dem Himmel antworten, und der Himmel wird der Erde den nötigen Regen geben. 24. Die Erde wird dann Getreide, Wein und Öl hervorbringen, damit die Bewohner von Jezreel alles haben, was sie brauchen. 25. Ich werde mein Volk im Land einpflanzen und denen Liebe zeigen, die früher nicht geliebt wurden. Zu nicht mein Volk werde ich sagen, du bist mein Volk, und sie werden antworten, du bist mein Gott.